Deutschlandfunk. Corso. Dass Daniel Brühl, der gute Sohn aus Goodbye Lenin, mal den Bösewicht in einem amerikanischen Blockbuster geben würde, das hätte damals und auch lange danach niemand gedacht. Aber jetzt ist es soweit. In The First Avenger Civil War spielt er einen fiesen, cleveren Strippenzieher, wie er selbst seine Figur bezeichnet, den Baron Zemo. Und der nimmt es unter anderem mit Iron Man, Superman und Captain America auf. Denn bei diesem Film handelt es sich ja um ein weiteres Erzeugnis aus der Marvel-Comic-Schmiede. Außerdem starten morgen Ich bin tot, macht was draus. Film über eine belgische Rockband in der kanadischen Provinz. Dann eine weitere Folge der Andreas Steinhöfel Jugendbuchverfilmungen. Rico, Oscar und der Diebstahlstein diesmal. Und Kalter Krieg auf dem Schachbrett in Bauernopfer, Spiel der Könige. Hartwig Tegeler mit den Neustarts der Woche. Genial. Hey! Genial und durchgeknallt. Ich mache sie fix und fertig! Brüllt Schachgenie Bobby Fischer seinen russischen Kollegen Boris Spassky an. Paranoia pur, 1972. Weltmeisterturnier in Reykjavik. Da wird es dann auch das Match des Jahrhunderts geben. Jahre zuvor, schon als Junge in New York, schlägt Bobby Fischer jeden am Brett. Ich werde dir zeigen, wie du in 13 Zügen hättest gewinnen können. Bauernopfer zeigt Fischer als gefährdetes Genie. Als er immer bekannter wird, taucht ein Anwalt auf. CIA. Sie sind der einzige Mann in diesem Land, der den Kampf aufnehmen könnte. Bauernopfer, das ist ein Film über Schach, über das große, gefährliche Realspiel des Kalten Krieges. Und jetzt fängt die wahre Attacke an. Und eine Geschichte über Genie und Wahnsinn. Schach. Wobei uns leider von Anfang an zu klar ist, dass ein Paranoiker wie Fischer in diesem Spiel der Großmächte, wo er das titelgebende Bauernopfer ist, nur untergehen kann. Wobei Regisseur Edward Zwick es leider auch nicht schafft, uns eine Vorstellung von der Faszination des Schachspiels zu geben. Leider. Aber es ist ein Genuss, den beiden Kontrahenten Fischer und Spassky, mit anderen Worten Tobey Maguire und Liev Schreiber, zuzuschauen. Tobey Maguire schreit, dreht durch, benutzt alle schauspielerischen Mittel, um eine Figur zu spielen, die immer in Gefahr ist, abzugleiten. Liev Schreiber hingegen erinnert in Bauernopfer an seine Rolle in Spotlight, dem Oscarsieger 2016. Bei Schreiber hat man den Eindruck, als spiele er gar nicht und entwickelt genau damit eine ungeheure Ausdruckskraft. Faszinierend, das zu sehen. Manchmal zeigt sich auch in Filmen, die keine Meisterwerke sind, Meisterliches. Bauernopfer von Edward Zwick, empfehlenswert. Sie haben mit unbegrenzter Macht und ohne Befugnis agiert. Das kann die Welt nicht länger tolerieren. Und nun bekommen die Avengers in The First Avengers Civil War ein Problem nicht nur mit der UN. Die Helden aus der Marvel-Comic-Reihe, als da wären Captain America, Iron Man, Hawkeye, Black Widow, Black Panther und Spider-Man, ja, auch der ist jetzt mit dabei, und noch ein paar andere bekämpfen sich nun auch untereinander. Dabei geht es darum, wie viele Kollateralschäden bei den Zerstörungsorgien der Superhelden legitim sind. Eine politisch alles andere als blöde Frage. The First Avenger Civil War von Anthony und Joe Russo, empfehlenswert. Und das nehmen wir jetzt einmal als die gute Nachricht der Kinowoche. Fortsetzungen müssen nicht per se getretener Quark sein, sondern können, gut, so viel Realismus muss nun sein angesichts des zeitgenössischen Recycling-Kinos, das ist jetzt hier natürlich die Ausnahme, aber immerhin. Jedenfalls beweist dieser Avengers-Film, dass Fortsetzungen auch spannende Weitererzählungen sein können. Nicht anders übrigens bei Rico, Oscar und der Diebstahlstein. Ich hätte nie gedacht, dass Steinzucht was mit Kühen zu tun hat. Hä? Es ist doch ein Kalbstein. Mandoretti, wenn Gletscher und Eisberge sich teilen, dann sagt man, dass sie Kalben. Verstehst du denn? Dasselbe gilt für Steine. Die dritte Verfilmung von Andreas Steinhöfels Geschichten über den tiefbegabten Rico und seinen cleveren Freund Oscar erzählt erneut von Mut und Solidarität zwischen zwei ganz unterschiedlichen. Besetzt übrigens ist der Film, von Caroline Herfurth über Ronald Zehrfeld bis Farih Yadim, mit der Creme de la Creme deutscher Kinoschauspieler. Also, manchmal geht Fortsetzung doch. Rico, Oscar und der Diebstahlstein von Nele Leana Vollmer, empfehlenswert. Kommen wir schließlich zur nun wirklich nicht mehr erfolgreichen belgischen Rockband im Film Ich bin tot, macht was draus. Yvonne und Wim stehen an der Scheibe der unverschämten Villa von JP's Bruder, dem Schnulzensänger. Wieso macht dieser Idiot mit so einer Scheißmusik so viel Kohle? Kannst du mir das mal sagen? Ganz einfach, weil wir in einer Scheißzeit leben, deswegen. JP, der ehemalige Sänger der Rockband, segnete kurz vor der lang ersehnten US-Tournee das Zeitliche. JPs Bruder, Schnulzensänger wie gesagt, kaperte die Trauerfeier quasi durch Terminverlegung. Nun steht auf dem Schnulzenklavier die gekidnappte Urne. Was Yvonne und Wim in dieser wunderbar skurrilen Szene nun unternehmen, vermittelt sich akustisch eindeutig. Mit der geklauten Urne machen sich Yvonne und Wim auf zur großen US-Tour. Nur landen sie nicht in L.A., sondern töffligerweise in der kanadischen Provinz. Und wie es sich für ein richtiges Roadmovie gehört, auch eines über ein paar abgehalfterte belgische Rockmusiker, die ihren letzten und ohne Frage einzigen Hit vor Jahrzehnten hatten, beim Roadmovie ist der Weg das Ziel. Das so menschlich, voller Liebe, inklusive Durchgeknalltheit zu erzählen, das ist große Kinokunst. Ich bin tot, macht was draus. Von Stéphane und Guillaume Malandron herausragend.